Electric Kingdom. Ich habe mir The Walk angesehen, einen Film, dem ich sehr zwiegespalten entgegengetreten bin. Der Grund ist relativ simpel. Ich bin kein großer Fan von Joseph Gordon-Levitt. Der ist der Hauptsteller in diesem Film und spielt den Hochseilkünstler Philippe Petit. Und Ben Kingsley spielt auch noch mit in diesem Film und auch Ben Kingsley ist nicht gerade mein Lieblingsschauspieler. Ben Kingsley spielt einen alternden Zirkusartisten, der auch auf dem Hochseil große Erfolge gefeiert hat und er ist sozusagen der Lehrmeister von Joseph Gordon-Levitt. Ich sag's gleich vorneweg, also nach einer Stunde hat mich das nicht mehr so sehr gestört, dass Joseph Gordon-Levitt die Hauptrolle in diesem Film spielt. Nichtsdestotrotz, so richtig warm wurde ich mit ihm auch nicht. Ich weiß nicht so richtig, ob es am Charakter liegt, den er spielt, denn dieser Philippe Petit kommt unfassbar unsympathisch bei mir an. Es kann zwei Gründe haben. Einerseits kann es gewollt sein und Philippe Petit war wirklich so ein narzisstisches Arschloch. Oder Joseph Gordon-Levitt ist bei mir einfach so in Misskredit gefallen, dass ich grundsätzlich jede Rolle, die er spielt, erstmal so eine gewisse Unsympathie überhelfe. Das muss ich noch herausfinden. Aber ich habe es ja nicht schon herausgefunden. Ich habe einen Tobi gefragt und der meinte auch, ja, kommt schon so ein bisschen rüber wie so ein Arschloch. Also scheint gewollt gewesen zu sein. Insgesamt ist der Film echt gut. Davon bin ich aber auch, muss ich sagen, ausgegangen. Man hat im Vorfeld relativ viel Positives gehört. Die Bilder sind fantastisch, auch wie sie das World Trade Center oder die beiden Türme des World Trade Centers wieder zum Leben erweckt haben, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Film wird die ganze Zeit mehr oder weniger erzählt von Philippe Petit, sprich Joseph Gordon-Levitt. Er steht auf der Fackel der Statue of Liberty und erzählt praktisch die Geschichte, wie er zum Hochseilkünstler geworden ist, wie er die Idee bekam, über die World Trade Center oder zwischen den World Trade Centern ein Seil zu spannen und darüber dann zu balancieren. Also das ist eigentlich auch ganz gut gemacht, muss man sagen. Die weibliche Hauptdarstellerin, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Also ich sag einfach mal den Charakter, den sie verkörpert hat. Annie finde ich super, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, also das hat alles gepasst. Wie gesagt, diese Bilder, die sie vermittelt haben. Ich habe den Film in 3D gesehen. Die fand ich schon sehr, sehr toll und haben auch so ein bisschen das Gefühl rübergebracht, wie es wohl ist, wenn man auf so hohen Türmen steht und nach unten blickt. Also das hat, wurde ganz gut vermittelt, muss man definitiv sagen. Und ich bin ja großer World Trade Center Fan gewesen. Als Schüler wusste ich alles über die World Trade Center oder über die beiden Türme des World Trade Center. Ich wusste, wie viele Stockwerke jedes einzelne hat. Ich wusste, wie hoch die sind, wie hoch die Antenne ist. Ich habe mich wirklich bestimmt anderthalb, zwei Jahre lang nur mit den beiden Türmen befasst. So zwischen 93 und 96 muss das gewesen sein. Irgendwo da waren mal anderthalb, zwei Jahre World Trade Center Phase bei mir. Und dementsprechend hat mich das natürlich auch nochmal begeistert, die Türme in diesem Entstehungsprozess zu sehen. Ja, bis heute bin ich sehr traurig darüber, dass ich die Türme nie direkt vor mir gesehen habe. Nur als Riesenschuttberg habe ich sie mal gesehen. Also ich bin erst in New York gewesen, nachdem die Türme schon eingestürzt waren. Und das war dann zwar auch ein Erlebnis, aber nicht gleichzusetzen, glaube ich, mit dem Erlebnis, wenn man wirklich, so wie es auch in dem Film gezeigt wird, aus dem U-Bahnhof die Treppen nach oben geht und man steht plötzlich vor surrealen Gebäuden. Also das ist schon eine Dimension, kann man sich, glaube ich, fast gar nicht vorstellen. Muss man mit eigenen Augen gesehen haben. Also insgesamt der Cast, ich habe eigentlich wenig auszusetzen, bis auf, dass ich halt eben kein großer Joseph Gordon-Levitt-Fan bin. ja, sie versuchen dann und wann noch so ein bisschen Humor mit reinzubringen. Das gelingt auch. Es gibt so ein paar Schmunzler, aber insgesamt ist das eine Geschichte, die die meisten wahrscheinlich auch kennen werden. Also ist keine große Dramaturgie. Man packt zwar dann schon noch immer mal wieder so die Dramakiste aus. Es gibt da so eine Szene zum Beispiel. Also die Jungs überlegen sich halt, wie kriegen sie das Seil gespannt zwischen den beiden Türmen. Also sie müssen ja irgendwie da ein Drahtseil spannen, keiner darf davon mitbekommen. Die große Idee ist, wir schießen zuerst mit einem Pfeil eine Angelleine rüber, an der befestigen wir dann ein stärkeres oder einen Faden und an dem Faden dann ein stärkeres Seil und immer so weiter. Irgendwann ziehen wir halt das Drahtseil rüber und als sie dann den Pfeil von einem Turm zum anderen schießen, ja, ist es so, dass der Pfeil so an so einer Kante praktisch zum Liegen kommt, so muss man sagen. Also er landet praktisch nicht komplett auf der anderen Seite des Turms, sondern er liegt noch so halb auf einer Kante, ist gerade im Begriff da abzurutschen und Philippe Petit gelingt es wirklich in der letzten Sekunde, diesen Pfeil festzuhalten. So war das natürlich nicht. Also ihr könnt euch auf YouTube diverse Dokus zu diesem Thema angucken. Da werdet ihr relativ schnell feststellen, dass viel Dramaturgie, die da noch versucht, mit rübergebracht zu werden, verstunken und erlogen ist. Ja, so kann man es im Endeffekt sagen. Kann ich gar nicht anders umschreiben. Und stört mich aber nicht. Also, wie gesagt, insgesamt kann man sich diesen Film definitiv mal angucken. Sollte man vielleicht sogar im Kino tun, da natürlich auf so einer großen Leinwand das Ganze dann nochmal ein bisschen geiler rüberkommt. 3D, ich überlege gerade, ist das wirklich notwendig? Bin ein bisschen unentschlossen. Ich würde fast sagen, ja, es ist kein schlechtes 3D und es hilft einfach auch, ein Gefühl für die Höhe zu bekommen. Ja, doch, ich würde empfehlen, diesen Film in 3D zu gucken, im Kino. Könnt ihr mir vorstellen, dass der sogar im Fernsehen ein bisschen abkackt, weil er lebt natürlich von diesen spektakulären Bildern. Egal, ob der jetzt auf dem World Trade Center rummarschiert oder im Zirkus über ein gespanntes Drahtseil. Es sind die Bilder, es ist das Gefühl für die Höhe und die Gefahr, die diesen Film, glaube ich, ausmacht. Abschließend, ich gebe diesem Film 7 von 10 Sternen. Ja, doch, finde ich angemessen. Tobi, kann ich ja mal hier erzählen, hat dem Film 6 von 10 gegeben. Und der andere Kumpel, der mit dabei war, der Costa, sogar 8 von 10. Also das ist breit gefächert bei uns. Ich reihe mich in der Mitte ein